Erster ein Lied für den Chef der Musik. Es ist von Asaf. Zweiter Gott ist der Hirte von Israel. Er führt Josef wie Schafe. Dritter zeige Ephraim und Benjamin deine Kraft. Komm und hilf uns. Vierter Gott, mach uns wieder gesund. Sei gut zu uns. Dann sind wir sicher. Fünfter Herr, Gott, bist du noch böse? Du hörst unser Gebet nicht. Sechster, wir essen nur Brot mit Tränen. Wir trinken viele Tränen. Siebter, unsere Nachbarn streiten wegen uns. Unsere Feinde lachen über uns. Achter Gott, mach uns wieder gesund. Sei gut zu uns. Dann sind wir sicher. Neunter, du hast eine Pflanze aus Ägypten geholt. Du hast sie hier eingepflanzt. Zehnter, du hast Platz gemacht. Die Pflanze bekam Wurzeln und wurde groß. Elfter, die Berge hatten ihren Schatten. Die großen Bäume hatten ihre Zweige. Zwölfter, die Zweige wuchsen bis zum Meer. Sie wuchsen bis zum Fluss. Dreizehnter, warum hast du die Mauer kaputt gemacht? Fremde Leute stehlen die Früchte. Vierzehnten, Schweine aus dem Wald fressen alles. Wilde Tiere fressen die Pflanze. Fünfzehnter Gott, komm bitte zurück. Schau vom Himmel auf deine Pflanze. Sechzehnter, schütze diese Pflanze. Du hast sie mit deiner Hand gepflanzt. Siebzehnter, die Pflanze brennt im Feuer. Dein böser Blick macht uns Angst. Achtzehnter, hilf dem Mann an deiner rechten Seite. Mach ihn stark. Neunzehnter, dann gehen wir nicht weg von dir. Mach uns lebendig. Wir beten zu dir. Zwanzigster Herr, Gott, mach uns wieder gesund. Sei gut zu uns. Dann sind wir sicher.